19. Haben Sie schon gehört? Die Baubranche befindet sich auf Talfahrt. Dadurch hat sich wohl auch die Beschäftigungslage zugespitzt. Das Baugewerbe rechnet mit einem Abbau von 70.000 Stellen. Was könnte getan werden, um diese Entwicklung aufzuhalten? Man hofft, dass eine Regelung über flexible Arbeitszeiten und veränderte Tarifvereinbarungen weitere Entlassungen überflüssig machen werden. Wie ist die Arbeitsmarktlage im Baugewerbe?